Stein. Jetzt liegt sie dort unten. Auf dem kalten Asphalt. Keine Kraft der Welt gibt ihr jetzt noch Halt. Ihr Gesicht verrät nicht mehr, ob sie lacht oder weint.